Nimm, mein Lieber, um Christi willen. Er nahm das Geld und sie gingen weiter. Es waren 20 Kopeken. Seiner Kleidung und dem Aussehen nach konnten sie ihn für einen echten Bettler von der Straße halten. Dass sie ihm aber ganze 20 Kopeken gaben, hatte er sicher dem Peitschenhieb zu danken, der wohl ihr Mitleid erregt hatte. Er drückte die Münze fest in die Hand, ging etwa 10 Schritte weiter und wandte sich mit dem Gesicht zur Neva, in der Richtung zum Winterpalais. Der Himmel war ohne die geringste Wolke und das Wasser fast blau, was bei der Neva so selten vorkommt. Die goldene Kuppel der Kathedrale, die sich von nirgendwoher schöner ausnimmt als von der Brücke gesehen, leuchtete förmlich, und durch die reine Luft konnte man sogar jede Verzierung an ihr deutlich erkennen. Der Schmerz vom Peitschenhieb hatte nachgelassen, und Raskolnikow hatte den Hieb schon vergessen. Ein beunruhigender und nicht ganz klarer Gedanke beschäftigte ihn jetzt ausschließlich. Er stand und schaute lange unverwandt über den Fluss in die Ferne. Diese Stelle kannte er nämlich besonders gut. Als er noch zur Universität ging, geschah es gewöhnlich, meistens auf dem Heimweg, dass er gerade an dieser Stelle, etwa 20 Schritte vor der Kapelle, auf der Brücke stehen blieb, um unverwandt dieses prachtvolle Panorama zu betrachten. Und jedes Mal musste er von Neuem über den Eindruck staunen, den er sich nicht zu deuten vermochte. Eine unerklärliche Kälte wehte ihm stets von diesem großartigen Rundblick entgegen. Für ihn war dieses prachtvolle Bild wie von einem stummen und tauben Geiste erfüllt. Er wunderte sich jedes Mal von Neuem über diesen düsteren und rätselhaften Eindruck und schob die Erklärung für diese Tatsache, da er sich selbst misstraute, für eine ferne Zukunft auf. Jetzt erinnerte er sich auf einmal deutlich seiner früheren Fragen und Zweifel, und es schien ihm, als hätte er sich nicht rein zufällig ihrer erinnert. Schon der Umstand erschien ihm merkwürdig und wunderlich, dass er auf derselben Stelle wie früher stehen geblieben war, als bilde er sich wirklich ein, dass er jetzt über dasselbe wie ehedem nachsinnen und sich für eben solche Themen und Bilder interessieren könnte, wie er es früher, ja, wie er es noch unlängst getan. Es erschien ihm beinahe lächerlich und gleichzeitig schnürte es ihm schmerzhaft die Brust zusammen. Wie in bodenloser Tiefe, wie tief, tief unter seinen Füßen, erschien ihm jetzt seine Vergangenheit, erschienen ihm sein früheres Denken, die alten Ziele und Probleme, die damaligen Eindrücke und dieses ganze Panorama und er selbst und alles. Ihm schien, als fliege er irgendwo hin und alles Frühere verschwinde aus seinen Augen. Als er dabei eine unwillkürliche Bewegung mit der Hand machte, fühlte er in seiner geballten Faust wieder das 20-Kopeken-Stück. Er öffnete die Hand, blickte aufmerksam das Geldstück an und schleuderte es ins Wasser. Dann wandte er sich um und ging nach Hause. Ihm war, als hätte er sich selbst in diesem Augenblick von allen und allem wie mit einer Schere abgeschnitten.